WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, wir bitten die kleine Verspätung zu entschuldigen. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Freie Themennacht heute auch wieder. Wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, dann bitte wählt diese Nummer hier 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Wir beginnen gleich mit Inge. Und Inge ist 73. Guten Morgen, Inge. Guten Morgen, Domian. Hallo, Inge. Freut mich, dich zu hören. Ich freue mich, dass du da bist. Um was geht's ja, bei dir? Es geht darum, dass ich am 1. Oktober den Film gesehen habe von der Odenwaldschule. Ja. Oh, ich bin ein bisschen aufgeregt. Die Auserwählten. Ja. Ich habe gedacht, ich hätte das die ganzen Jahre über verkraftet und aufgearbeitet für mich alleine. Die Vergewaltigung vom Stiefvater, aber wie ich diesen Film gesehen habe, da waren wieder sämtliche Bilder vor Augen. Alles, was passiert ist, die Jahre über. Wie alt warst du als dein Stiefvater? Ich war damals so 7, 8 Jahre alt, nicht ganz 8. Ja. Und da ist der Stiefvater jeden Nachmittag, weil ich nachmittags nach der Schule immer etwas ruhen musste erst. Und dann hat er sich zu mir ins Bett gelegt und mich dann von hinten vergewaltigt, erst gestreichelt und so weiter. Und fing dann an, ich hab dich ganz lieb und das, ja, so hat er das jedenfalls erklärt. Wie lange, über welchen Zeitraum? Über, ja, bis ich so 12, 13 war ich. So lange ging das? Ja, so lange ging das. Und als mir das alles zuwider war, immer wieder habe ich gesagt, er soll das lassen, ich möchte das nicht und ich ekel mich davor und ich sag das der Mutter. Und da hat er gesagt, dann schlag ich dich tot. Das glaubt dir sowieso keiner. Er war Lehrer, war Professor, Doktor der Philosophie. Na super. Und ich hatte auch Unterricht bei ihm. Wir wurden sowieso sehr viel geschlagen. Ich habe noch 4 Halbgeschwister. Und niemand hat das mitgekriegt. Und ich weiß bis heute nicht, ob meine Mutter was gemerkt hat davon. Du hast es ihr nie später erzählt? Nein, ich habe mich nicht getraut. Auch als du älter warst, nicht? Als ich dann, ich bin sehr früh aus dem Haus gleich, da musste ich heiraten. Das heißt, meine beiden 3 Geschwister auch. Sind sehr früh aus dem Haus gegangen, weil wir alle ziemlich misshandelt wurden oder geschlagen. Und meine Mutter wurde auch geschlagen, auch sogar krankenhausreif geschlagen. Und als ich dann 21, musste ja warten, bis ich volljährig war, dann bin ich sofort aus dem Haus. Das heißt, er hat mich rausgeschmissen. Auch. Wie kommt es, dass er von dir abgelassen hat, als du 12 Jahre alt warst? Das weiß ich nicht. Ich habe meine Periode bekommen. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Wie war dein Kontakt? Er selber, weil ich immer wieder gesagt habe, ich erzähle das jemand, ich erzähle das unseren Freunden. Ja. Ob er da wirklich Angst gekriegt hat, weiß ich nicht. Wie war dein Kontakt später, als du dann aus dem Haus warst? Gar nicht mehr. Gar nicht mehr? Auch nicht zur Mutter? Mit ihm überhaupt, mit der Mutter ja, mit ihm gar nicht. Er hat es auch verboten, wenn ich heirate oder eine Annonce in die Zeitung setze, das soll ich mich ja nicht trauen. Ich habe dann gerade gemacht, immer das Gegenteil von dem. Bin auch weggezogen nachher und als ich dann selbst 2 Kinder hatte, hat er auch verboten, dass ich die Mutter heimlich besuche. Aber er war ja dienstlich auch viel weg, weil er dann noch zur Uni gegangen ist später. Aber das hat doch deine Mutter auch mitbekommen, dass er das verboten hat. Ja, klar, das ja. Aber die hatte ja selber nichts zu sagen. Ja, aber er hat sie auch geschlagen. Hast du im Laufe, als du dann älter wurdest und reifer wurdest, nicht doch irgendwann auch einen Zorn auf deine Mutter bekommen, dass sie das alles eigentlich so... Eigentlich ja. Aber ich habe es ihr trotzdem nicht erzählt. Ich habe es ihr nie gesagt. Ich war... Als ich dann so eine Jugendliche war und das aufgehört hat, habe ich gedacht, gehst mal zum Jugendamt und zeigst ihn an. Ich habe 3-mal vor der Tür gestanden, habe mich nicht getraut reinzugehen, weil dann die letzten Überlegungen waren eigentlich, wenn ich den anzeige, dann kommt er ins Gefängnis. Wir werden vielleicht ins Kinderheim verteilt, in Heime. Und die Mutter hat kein Geld. Das war so mein Gedanke. Ja. Dann habe ich es wieder gelassen. Wenn man dir überhaupt geglaubt hätte in der Zeit. Na, das wahrscheinlich das, nicht. Das hat er ja auch gesagt. Ihr glaubt sowieso keiner. Du bist eine blöde, dumme Gans. Ja, wenn er der Herr Professor war und angesehen und so weiter. Ja, der war sehr angesehen. Aber wärst du erst gestorben, deine Mutter oder der Mann? Er zuerst. Erst mit 61 hat er einen Gehirnschlag bekommen und meine Mutter, die sind dann nach 27 Jahren, haben sie sich endlich scheiden lassen. Da habe ich dann noch Druck ausgeübt auf die Mutter. Wird getrennt gelebt, weil er auch solange ich mich erinnern kann, ist er immer fremdgegangen, auch mit Schülern, die er hatte. Wie schrecklich. Und ja, alles, wie schrecklich. Und die haben auch noch ein Haus gebaut früher. Und das Haus, das haben mir die Nachbarn dann später erzählt, als ich in dem Dorf war. Mich hat das trotzdem interessiert, wie das so weiterging mit ihm. Und dann haben die mir gesagt, das Haus hat er einer Schülerin geschenkt. Das und, Elternhaus. Ja, und es ist nie nach in der Öffentlichkeit gekommen. Er hat nie gebüßt für das, was er getan hat. Für mich war es eine Genugtuung. Hab gedacht, er hat seine Strafe bekommen. Er ist früh gestorben. Als wem ich verheiratet hast du, war, hatte selbst zwei Kinder. Da hat er sich noch gewagt, dann in ein anderes Bundesland, wo ich jetzt wohne, bin er dann ganz weggezogen. Mhm. Und dann hat er gewagt, sogar Weihnachtspäckchen zu schicken und Bücher, die er geschrieben hat, seine Doktorarbeit hat er alles mit reingelegt und schmutzige Unterwäsche. Er hat dann gleich ein halbes Jahr später nach der Scheidung, hat er auch gleich wieder eine Ärztin geheiratet, die hat er auch sehr misshandelt und geschlagen, das weiß ich von meinem Bruder her. Aber du hast ihn auch nicht angesprochen, als du denn erwachsen warst und hast ihn einmal konfrontiert mit dem, was geschehen ist. Ich habe mit dem nie mehr gesprochen, ja, gar nicht, wollte ich nicht. Wem hast du, wie alt warst du und wem hast du es zum ersten Mal erzählt, was geschehen ist? Meinem ersten Mal, ein Mann, ja, ich damals, der hat ja dann gemerkt, da sagte mir, dir stimmt doch was nicht. Ja. Du hast ja keine Unschuld mehr, es kann natürlich passieren, dass das von alleine das Häutchen reißt, aber irgendwas ist nicht in Ordnung, habe ich ihm das erzählt. Hat er es dir geglaubt? Ja, hat er geglaubt, weil er sonst keine Beziehung hatte. Ja, hat er Rücksicht auf dich genommen? Bitte? Hat er auch Rücksicht auf dich genommen? Ja, das ja. Wie sehr hat dieser Mann, dieser Stiefvater, dieser Er wollte ihn auch anzeigen, habe ich von abgeraten. Habe ich gesagt, ich will mit dem nichts mehr zu tun haben. Der ist für mich gestorben. Was glaubst du, wie sehr dieser Mann, dieser Täter, deine Sexualität manipuliert, zerstört, verändert hat? Eigentlich... Ich weiß es nicht. Irgendwie meine ich manchmal noch, ich habe das gut verarbeitet. Nur wenn ich solche Filme sehe, kommt es wieder hoch. Dann kommt alles wieder hoch. Hast du dann habe ich einen Hass auf diese Männer. Hast du denn dann später, trotz der vielen schlimmen Erlebnisse, auch mal Sexualität genießen können? Die ersten Jahre nicht. Aber später das schon. Das habe ich alles so über mich ergehen lassen. Ja, aber später eigentlich schon. Eigentlich im Alter erst, bei dem zweiten Ehemann. Na, Gott sei Dank. Ja, das Gott sei Dank. Warst du irgendwann in einer Therapie? Nein. Das habe ich alles selber. Ja. Ich habe so viel erlebt mit dem Mann, mit dem Vater oder die ganze Familie. Und ich habe immer, war ich eine Freundin für meine Mutter, weil ich die Älteste war. Sie hat mir alles anvertraut, was passiert ist. Dann habe ich ihr geholfen und sie hat gar nicht mitgekriegt, welche Sorgen ich eigentlich habe. Ne? Es gab Geschwister. Ja. Vier Halbgeschwister. Hat er mit denen auch irgendetwas dergleichen angestellt? Glaube ich nicht. Das waren seine richtigen Kinder, seine eigenen Kinder. Ja. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe es erst viel später rausbekommen. Da war ich doch schon, ja, 18, glaube ich, fast 18. Wie viele? Da habe ich gesagt, ich möchte doch mal wissen, warum ihr erst 41 geheiratet habt. Da war ich doch schon längst auf der Welt. Und da haben sie immer gesagt, du, das erfährst du noch früh genug. Das musst du jetzt alles gar nicht wissen. Ich habe aber darauf bestanden und wollte das unbedingt wissen, warum, weswegen. Und da hat meine Mutter gesagt, ja, du warst ja auch nach der Geburt gleich ins Kinderheim. Ich musste ja arbeiten und war ich ein Dreivierteljahr da. Und da hat er sich eingeschaltet und hat gesagt, so, jetzt weißt es. Er sagte auch immer, du hast die Augenfarbe von mir. Nee, sag ich habe von dir gar nichts. Weder die Augenfarbe noch. Er wollte mir immer einreden, dass ich viel von ihm habe. Aber er war doch nicht dein Vater. Nein. Wer war denn dein Vater? Den kannte ich nicht. Der ist, meine Mutter hat gesagt, der wäre, da waren sie verlobt, da ist er tödlich verunglückt, der Vater. Ach so. Den habe ich nie kennengelernt. Hast du nie auch Näheres über den Vater erfahren? Nein, gar nichts weiter. Wie schlimm, wenn man solche Geschichten hört, das macht einem nochmal klar, wie viele Männer ungeschoren in den früheren Jahrzehnten davongekommen sind. Ja. Gott sei Dank ist das Gespräch heute offener über dieses Thema. Heute kann ich mit jedem Fremden gar nicht darüber reden, das kann mir zwar keiner helfen, aber ich kann die Leute verstehen, die so misshandelt werden, die Menschen oder die Kinder. Ich habe eine Wut dann. Ich könnte ausrasten und dann durch diesen Film hier, ganz schlimm, in den dann nicht geglaubt wird. Das kann ich gut verstehen, Inge. Ich weiß noch, als wir mit dieser Sendung angefangen haben und die ersten Menschen sich zu diesem Thema äußerten, das war ganz spektakulär damals, weil man überhaupt nicht in der Öffentlichkeit über sexuellen Missbrauch gesprochen hat. Hätte ich mich auch nicht getraut, jemand was zu sagen. Ja. Selbst meiner Schulfreundin hätte ich nichts erzählt. Ja, ja. Also Gott sei Dank, diese Zeit. Obwohl ich nochmal ich habe ein Klassentreffen, da nehme ich dran teil, alle 5 Jahre. Da habe ich um meine früheren Nachbarn besucht, die lebten noch, die alten Leute. Und denen habe ich das erzählt. Mhm. Und, ich weiß nicht, warum ich da drauf, ich hatte auf einmal so ein Vertrauen, weil das auch gute Freunde von meiner Mutter waren. Ja. Und da hat der alte Herr gesagt, das habe ich mir gedacht. Dem habe ich von Anfang an nicht getraut. Siehst du, dann hatte der schon einen Blick. Die haben also was geahnt und haben nie drüber gesprochen. Und haben auch nichts unternommen. Nichts unternommen. Mhm. Wie schlimm für dich, wenn ich mir das vorstelle, diese Szene, die du gerade am Anfang beschrieben hast, über so viele Jahre, die Demütigung, der Schmerz, der seelische Schmerz, der körperliche Schmerz. Ja. Es ist ja. Und das Schlimme, eigentlich hatte ich richtig Wut auch auf meine Mutter nachher später. Ich habe da einen jungen Mann kennengelernt, da war ich wirklich die erste große Liebe. Ich mochte den sehr gerne. Mhm. Mir wurden auch die Eltern vorgestellt, da durfte ich hin und so weiter. Den hätte ich gerne behalten, auch geheiratet, so verliebt war ich. Mhm. Und dann sagte meine Mutter, ich habe ihr erzählt, dass ich da eingeladen bin bei den Eltern, die wohnten im Westerwald. Mhm. Und da sagte sie, ja, da musst du den Vater fragen. Sie hat also immer mich zum Vater geschickt und hat gesagt, dass wenn ich das sage, dann das nützt nicht, geh du mal selber und fragen. Mhm. Und er hat mir das verboten. Und dann durfte ich nicht, auf gar keinen Fall. Dann habe ich es heimlich gemacht und bin mitgefahren da hoch. Mhm. Und als ich dann abends zurückkam, hat er mich total so geschlagen, dass ich grün und blau war. Da warst du wie alt? Da war ich 20. 20, Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Und als ich heiraten musste, das sollte ich ihm auch erzählen, meine Mutter hat es mir angesehen. Und er sagte, dann erzähl das mal dem Vater. Der gibt mir sowieso die Schuld an allem, was hier passiert im Haushalt. Ich gehe hoch, ich musste anklopfen in seinem Zimmer und dann hat er gesagt, ach, du bist das, ja, schön, dann komm mal rein, kommst du mich besuchen, so ungefähr wie ein Fremder, im eigenen Haus. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, ich wollte dir nur sagen, ich bin ja jetzt schon 2. Monat, ich muss heiraten, da hat er mich so geschlagen und dann fast die Treppe runtergestoßen, das war oben im 1. Stock, und hat gesagt, du verlässt sofort das Haus, wer ist der Sexualverbrecher? Mhm. Und da habe ich mich das erste Mal im Leben getraut zu sagen, wenn es ein Sexualverbrecher ist, dann bist du das. Also sehr gut, das hast du gesagt. Das habe ich nicht getraut, weil ich ja hatte die Rückendeckung von meinem zukünftigen Mann. Ja, ja. Der Schwiegermutter, die lebte. Ich wusste, wo ich hin kann in der Nacht. Wie hat er darauf reagiert? Und da hat er gesagt, du blöde, dumme Kuh, wer soll dir denn den Scheiß glauben? Du hast sie doch nicht mehr alle. Er hat mich so erniedrigt und so mies behandelt. Und dann habe ich heulend, bin ich in mein Zimmer runter, wir hatten ein eigenes Zimmer da in dem Haus und hab dann von innen zugeschlossen und hab alles schnell gepackt. Und dann bin ich aus dem Haus, bei Nacht und Nebel praktisch raus aus dem Haus und hatte nur eine Tasche mit Schulbüchern und ein bisschen Bekleidung. Mehr hatte ich nicht. So habe ich meine Ehe angefangen. Mensch, Inge, ich danke dir für dein Vertrauen, dass du uns das erzählt hast. Ja, das. Und wünsche dir... Es erleichtert auch irgendwie ein bisschen. Ja, das glaube ich. Ich wünsche dir alles Gute. Ja, ich habe mich gefreut, dass wir uns kennengelernt haben. Und macht weiter so. Ich finde das ganz toll, die Sendung. Dankeschön, Inge. Man könnte zu vielen Themen was sagen. Ja, alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke gleichfalls. Tschüss. Danke. 0800 220 50 50. Kurze Zwischeninfo. Morgen sind wir nicht hier, gibt es keine Sendung. Wir sind dann erst wieder übermorgen hier in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Hier ist Georg. Georg ist 44. Guten Morgen, Georg. Hallo. Hallo, Georg. Schön. Dankeschön. Wie geht's dir, frage ich dich? Ja, auf Deutsch gesagt, beschissen. Warum? Was ist los? Ja, ich habe eine lange Misere hinter mir mit meiner Mutter, was Misshandlungen angeht. Was? Mit was? Was Misshandlungen angeht. Ja, deine Mutter hat dich misshandelt. Ja, ich bin 69 geboren und die hat mich bis zum 22. Lebensjahr auf das Böseste misshandelt. Was heißt denn misshandelt? Was hat sie genau gemacht? Ja, mit dem Kopf durch Speichertür geschlagen, Rippenbrüche, Rippenprellungen, Haare ausgerissen, ja, vom Feinsten halt. Mhm. Richtig vom Feinsten. Also gab es auch einen sexuellen Übergriff? Gab es auch, ja. Was hat sie da gemacht? Ja, ich sag mal so, ich habe mit Borderline zu tun, mit Sexualität im intimen Bereich. Ich war in 2 Reha-Therapien. Es ist naheliegend, dass da ein sexueller Missbrauch stattgefunden hat. also dass die Mutter einen sexuellen Missbrauch an dir begangen hat. Richtig, im Kleinkindalter scheinbar. Aber du weißt, kannst dich nicht genau erinnern, was da passiert richtig, sein könnte. Richtig. Aber dafür, du kannst dich erinnern an die körperliche Gewalt, die sie dir richtig angetan hat. Und die ist alltäglich, sie ist 2011 gestorben, Dezember 2011. Und da war, hatte ich Hoffnung, dass er ganz vorbei ist und da kam der Ganze richtig hoch. Mhm. Lass mich mal fragen, Georg, damit ich es besser verstehe. Warst du das einzige Kind deiner Mutter? Nein, ich habe drei Geschwister, ich habe einen Zwillingsbruder. Hat sie es mit denen auch gemacht? Mit dem Zwillingsbruder nicht, aber auch mit einer von meiner beiden Schwestern. Wie erklärst du dir das, dass sie den Zwillingsbruder geschont hat und dich so misshandelt hat? Ja, mein Zwillingsbruder war so Liebchen, so ein bisschen. Und da gab es noch zwei Schwestern und die eine Schwester, alles was Richtung vom Wesen meines Richtung Vater geht, das war so Anti. Und alles andere, was Richtung Begon geht, also meiner Mutter Richtung, das war so mehr wohlgesonnen, sag ich mal. Wie hat denn euer Vater das mitbekommen, was sie gemacht hat? Nein. Wie kommt das? Er war von 68 bis 80, 81 war er auf Montage. Er kam alle 4 bis 6 Wochen mal heim, dann für 3, 4 Tage. Und sie war aber so gerissen, sie wusste genau, dass er das duldet. Nicht duldet? Nein. Also wenn er es mitbekommen hätte, würde er es richtig nicht geduldet haben. Richtig. So, und das war für mich Urlaub von der Hölle, die Tage. Du hast aber auch dann nicht den Mut gehabt, deinem Vater mal alles zu erzählen. Die Frau hat mich totgeschlagen. Was war das Schlimmste, wenn du dich so zurückerinnerst? Was war das Schlimmste, was sie dir körperlich angetan hat? Ja, sie hat mir schon den Kopf durch die Speichertür geschlagen. Sie hat den Kopf durch die Speichertür geschlagen, durch eine Holztür. Deinen Kopf? Ja, mein Kopf. Wie? Sie hat deinen Kopf genommen und durch die Tür geschlagen? Durch die Tür geschlagen. Ich wusste gar nicht mehr rauszukommen nachher. Aber das zieht so. Kopf war aufgerissen, ich habe die Haare verloren, ich habe eine Gehirnerschütterung gehabt und alles Mögliche. Warum hat sie. Warum Entschuldigung, hoch. Kannst du dich noch erinnern, in welchen Situationen sie so gewalttätig war? Ja, kann ich. Ich habe eine Rot-Grün-Schwäche und das wusste sie damals aber nicht. Was hast du für eine Schwäche? Eine Rot-Grün-Schwäche. Also du kannst das nicht auseinanderhalten? Richtig. Also Mischfarben, Rot, Grün, Blau, sowas oder Lila oder sowas kann ich nicht auseinanderhalten. Und das wusste sie damals nicht und hat mir grundsätzlich unterstellt, ich würde das nicht erkennen wollen. Bösen Willen. Was der Blödsinn ist. Na klar. So, und dann ist er irgendwann mit 13, 14 Jahren endlich mal auf den Trichter gekommen, mit mir zum Arzt zu gehen und da hat der diese Rot-Grün-Schwäche festgestellt. Aber hat sie denn dich ausschließlich nur wegen dieser Rot-Grün-Schwäche geschlagen? Nein, konsequent. Ich habe in der Grundschule mit Mathe-Probleme gehabt zum Beispiel, mit Addition, Subtraktion, den ganzen Kram. Da war jeden gottversuchten Tag, gab es Dresche. Plus, minus, klappt nicht, Fresse kloppen. Jeden gottversuchten Tag. Gab es denn irgendwann in dieser Kindheit, deiner Jugend auch mal irgendwie eine schöne Erinnerung mit der Mutter? Nein. Wie hat sie sich dir gegenüber zum Beispiel Weihnachten verhalten? Nie. Also sie konnte nie körperliche Wärme entgegenbringen. Also, konnte die Frau gar nicht. Sie hat dich nie mal in den Arm genommen? Nie. Auch den Zwillingsbruder nicht? Nie. Nein, gar keinen. Ich muss zwei sagen, ihr Vater selbst war nicht besser, sag ich mal. Der ist durch Eifel gefahren mit dem Bollerwagen und hat Messer geschliffen, Töpfe verkauft, einen Singer. Und ist mit dem Verdienst in die Kneipe rein und hat den Verdienst versoffen. Und meine Mutter und meine Oma, die haben da gesessen und wussten im Endeffekt gar nicht, wovon sie leben sollten. Also hat sie auch eine schwere Kindheit und Jugend gehabt, was richtig in gewisser Weise ihr Verhalten. Entschuldigung, die schlimmere Sache war ja, dass er eingekommen ist im besoffenen Kopf und hat noch meine Mutter und meine Oma noch verprügelt. Und das auf höchste. Mhm. Kommen wir nochmal zurück auf dich. Wenn sie dich so zugerichtet hat, immer wieder, ist denn nirgend mal irgendwo jemand darauf aufmerksam geworden? Zum Beispiel ein Lehrer in der Schule? Ja, sind die auch. Aber ich bin 1969 geboren. Ich bin zu Sportunterricht zum Beispiel. Ich habe rausgezogen, umgezogen. Und dann kam der Lehrer rein und dann kam die Äußerung, na, hast du mal verdient gehabt. Ja, ja, so war das. Der Zeit damals. Ja, ja. Ich kam zum Klassenraum rein, damals ein Klassenlehrer mit blauen Auge, blaue Fresse auf Deutsch gesagt, hast du mal verdient gehabt. Mhm. Das Bewusstsein, das war damals noch gar nicht da. Mhm. Das waren die Zeiten. Da war ja auch damals kein Straftatbestand, ja, nicht wie heute. Du hast gesagt, deine Mutter ist 2011, ne? Hast du gerade gesagt, ist sie gestorben? Ja, Dezember, 3. Dezember 2011, ja. Wie war das? Warst du noch bei ihr in ihren letzten Stunden? Ich habe von 2003 bis 2011 gar keinen Kontakt zu ihr gehabt. Gar keinen Kontakt? Gar keinen, eben aus dem Grund, weil ich überfordert war, es muss irgendwann mal Schluss sein. Und dann kam mein Bruder und hat gesagt, dass sie im Sterben liegt und hat mir immer nahegelegt, eventuell nach Trier zu kommen und also der Bruder, mit ihr Schiff zu machen. Okay, der Bruder hat dir das nahegelegt, zu ihr ans Sterbebett zu kommen. Hm. Richtig, und dann komme ich da rein und habe den Sprechstand gemacht. Du Loser, du Wichser, du Arschloch, du Drecksack, du Wichser. Das heißt, auf dem Totenbett, vom Totenbett aus hat sie dich noch beschimpft. Richtig. Und dann stirbt sie. Die Augen zu und geht. Ärgerst du dich, dass du da überhaupt hingegangen bist? Ja, ich hasse mich dafür, klar. Mhm. Natürlich hasse ich mich dafür. Mhm. Ich wusste doch. Mhm. Ich wusste doch vorher. Das ist wirklich unfassbar, dass jemand in der Bosheit stirbt. Mitten in einer Bosheit. Ja. Und selbst im Angesicht des Todes keine Milde und keine Reue über den Menschen kommt. Das ist unfassbar. Ich habe der Frau nie irgendwas getan. Was für eine böse Frau. Ich bin 44 Jahre alt. Mhm. Ich bin alkoholabhängig, drogenabhängig, nikotinabhängig. Ich habe Borderline. Ich habe mit Selbstverletzungen im Genitalbereich zu tun. Du bist richtig fertig. Mit Verstümmelungen, mit allem drum und dran. Ich weiß gar nicht, was ich davor getan habe. Wie lebst du zurzeit? Alleine oder in einer Beziehung? Ich habe die zweite Ehe jetzt schon in den Wind geschossen im Endeffekt. Mhm. Ich habe die recht durch die Probleme halt, mit Alkohol und allem drum und dran. Ja, ich bin am Ende. Ich habe schon Diktats in Deutschland angeschrieben, weil ich bin ohne Scheiß drum und dran, meinem Leben endlich ein Ende zu machen. Du bist auch alkoholabhängig, sagst du? Alkohol, drogenabhängig. Drogenabhängig, ja. Wenn ich Geld hätte, da würde ich mir zubieben jeden Tag, ja. Georg, das ist sehr erschütternd, was du erzählst. Und das tut mir wirklich sehr, sehr leid. Das ist eine sehr schlimme Geschichte. Und es ist ein großes Unglück, dass diese Frau deine Mutter war. Das muss man leider so sagen. Ich hasse die Frau ohne Ende. Das glaube ich. Die Rentenkasse hat mich jetzt gezwungen, die hat mich regelrecht gezwungen, einen Rentenantrag zu stellen. Ich habe zwei Jahre hinter mir. Die wissen die Geschichte, die kennen die Geschichte. Mhm. Und die Rentenkasse hat mich jetzt angeschrieben, endlich mal einen Rentenantrag zu stellen. Mhm. Da muss man mich schon reinziehen. Mhm. Jetzt hast du gerade so viel auch uns noch gesagt, wie schlecht es dir geht und an was du alles leidest. Deshalb möchte ich, weil wir das hier nicht auf dem Sender machen können und wollen, möchte ich, dass wir dich jetzt zurückrufen und dich rundherum beraten, was wir dir doch anbieten können. Georg, da bitte ich dich. Mehr. Ja, das glaube ich. Dafür bitte ich dich aufzulegen und du wirst gleich von Sabine zurückgerufen und ihr habt alle Zeit der Welt im Hintergrund alles genauestens zu bereden. Okay? Tausendmal. Sehr, sehr gerne, Georg. Du. Alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Und alles Gute für die. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Dankeschön. Tschüss. Hier ist Nathalie. Nathalie ist 20. Guten Morgen, Nathalie. Hallo, Jürgen. Hallo, Nathalie. Das ist aber eine gute Leitung. Ja, ich höre dich, Gott sei Dank. Ich höre dich sehr gut. Schön, dass du da bist. Und was geht's bei dir, Nathalie? Ja, großes Thema, wie gerade auch schon leicht angeschnitten, Borderline. Mhm. Ja, weiß das, gar nicht, wo ich anfangen soll. Das heißt, du bist an dieser seelischen Erkrankung erkrankt. Mhm, genau. Erklär doch mal den Leuten, was ist denn Borderline? Ja, Borderline, zumindest offiziell auch bekannt als Persönlichkeitsstörung, emotionale Störung, wie der Vorredner auch schon angesprochen, selbstverletzendes Verhalten. Mhm. Wie macht sich diese Erkrankung denn bei dir deutlich? Angefangen hat, sage ich mal, vor 1,5 Jahren, wo es so richtig ausgebrochen ist, würde ich sagen. Vor 1,5 Jahren? Circa. Ich habe Fachabitur gemacht, habe danach ein Jahr pausiert, weil ich eben auf eine bestimmte Ausbildungsstelle gewartet habe. Habe dann die Ausbildungsstelle auch angetreten. 2013 war das dann. Ja, und während der Ausbildung sehr oft krank gewesen, eben aufgrund von Panikattacken. Also es hat mit Panikattacken angefangen. Habe dadurch sehr viele Fehlzeiten gehabt und es ist im Endeffekt darauf hinausgelaufen, nach 3 Monaten die Ausbildung zu beenden. Bin jetzt seitdem, also eigentlich durchgehend seit 2012 zu Hause, bis eben auf die 3 Monate. Du hast gerade gesagt, dass es mit den Panikattacken angefangen hat. Wie zeigt sich das Krankheitsbild denn heute? Unter was leidest du heute sehr stark? Immer noch unter Panikattacken, zwar weniger als zuvor, natürlich auch durch Medikamente mittlerweile. Selbstverletzendes Verhalten, sehr stark. Ja, was heißt das genau in deinem Fall? In meinem Fall, dass ich mich also mindestens einmal die Woche selbst verletze, dass ich mir am Unterarm Verletzungen zufüge. Welche Art von Verletzungen sind das? Hauptsächlich eben durch Rasierklingen, Schnitte, Schnittwunden. Schneidest du so tief, dass das Blut fließt? Ja, genau. Und was noch? Und unter anderem auch durch Aufkratzen. Also wenn man jetzt, man hat natürlich nicht immer eine Rasierklinge bei der Hand. Wenn ich jetzt irgendwo bin oder wenn es mir gerade schlecht geht und es ist einfach nicht möglich, kratze ich mich, ja, blutig. Ich könnte mir vorstellen, dass du das nicht immer steril alles machst. Das ist schon, also ich habe Gott sei Dank wenig Entzündungen bisher hinter mir. Darauf wollte ich hinaus, ja. Genau, aber ich achte eigentlich schon, also gerade wenn ich zu Hause bin, desinfizieren und... Wenn du jetzt vor mir sitzen würdest und ich würde sagen, Natalie, zeig mir doch mal deine Unterarme. Was für ein Bild würde sich mir zeigen? Einmal ein sehr schönes Tattoo auf dem rechten Arm, also auf dem rechten kompletten Unterarm. Ja. Und der linke Arm sieht dementsprechend nicht so schön aus. Also das auch gerade im Moment sehr, ja, Kruste, Blutkruste, Narben. Offene Stellen, ja. Die Stelle, wo das Tattoo ist, da ritzt du dich nicht, weil das Tattoo da ist. Genau, also das Tattoo ist auch eigentlich dadurch entstanden, eben um das ein bisschen einzuschränken. Hat sehr viel Geld gekostet, bedeutet mir sehr viel und möchte ich natürlich auch dementsprechend erhalten. Vielleicht solltest du dir auf der anderen Seite auch ein Tattoo machen. Ja, das ist sehr schwierig, eben auch durch die Narben. Ja, verstehe. Dann das zu überstechen und... Was ist denn das für ein schönes Tattoo auf der einen, auf der anderen Seite? Das ist... Ich weiß nicht, ob jemand den Künstler kennt von Banksy. Das ist so ein Straßenkünstler und der macht sehr viele Sachen zum Nachdenken. Und das ist eine hübsche Frau von hinten, nackt, mit einer Waffe in der Hand. Sie schießt sich in den Kopf. Oh, das und war, das es kommen war... Schmetterlinge heraus. Rote, schöne Schmetterlinge. Okay. Also. Okay. So ein bisschen das Bild meiner guten und schlechten Seiten, ich mal. Ja. Krasses Bild, ne? Ja. Ich stelle es mir gerade so vor. Sie schießt und dann aber kommen Schmetterlinge aus dem Kopf heraus. Das heißt, du bist rundherum mit deiner seelischen Erkrankung beschäftigt, so kann man sagen. Genau, ja. Bist du in einer Behandlung? Ja, also ich war 2000, also im April, Mai 2014 jetzt das erste Mal stationären Behandlung, sprich in einer speziellen Borderline-Klinik. Hab die aber dann leider nach 3 Wochen schon abgebrochen. Und bin momentan wieder in ambulanter Behandlung, ist aber sehr unregelmäßig und bringt mir eigentlich dementsprechend wenig. Warum hast du die Klinik abgebrochen? Da waren akute Probleme, die auch sehr große Rolle in meinem Leben spielen, mit meinem Vater in dem Moment. Weil ich eben auch finanziell komplett eigentlich von ihm abhängig bin, aufgrund der Arbeitsunfähigkeit. Und das also, hat... Eingriffstherapie eingeschränkt. Es lag nicht an der Klinik, sondern an diesen Umständen, die du gerade angedeutet hast. Man kann ja sagen, dass jede Borderline-Erkrankung eine Ursache hat. Mhm. Was glaubst du, was die Ursache bei dir ist? Ja, das ist natürlich eine schwierige Sache. Ich kann mir gut vorstellen, dass meine Eltern leben getrennt, sind geschieden seit 17 Jahren mittlerweile. Mhm. Bin bei der Mutter aufgewachsen. Meine Mama ist sehr schwer depressiv. Mhm. Also ist ein kleines Familienproblem. Und das war nicht ganz so einfach. Hab auch häusliche Gewalt erfahren. Jetzt nicht missbrauchsmäßig, aber sehr viel Schläge und. Deine Mutter oder du? Ich durch meine Mutter. Du durch die Mutter. Mhm. Und weil meine Mutter halt auch sehr oft natürlich verzweifelt war durch ihre Erkrankung, mit dem Kind klarzukommen alleine. Mhm. Hab dann einen kurzen Wechsel gehabt. Im Alter von 12 Jahren bin ich zu meinem Vater gezogen, ein Jahr. Mhm. Genau da hat dann auch das Ritzen, wie man so schön sagt, angefangen. Ach, da fing das schon an dann? Mhm, genau, also mit 12 Jahren habe ich mich das erste Mal selbst verletzt. Damals mehr so, da war es ja auch, sag ich mal, in dieses typische Emo-Thema. Jeder macht es und du machst es auch. Und ja, mir hat es aber nun leider gefallen. Wie kommt das eigentlich, dass so viele Borderline-erkrankte Menschen sich in die Unterarme ritzen? Warum die Unterarme? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe auch schon, natürlich fällt es sehr auf an den Unterarmen. Mhm. Ich habe es auch schon an Beinen probiert. Mhm. Aber das gibt nicht das Gefühl, wie an dem Unterarm. Ich kann es selber nicht erklären. Also ich weiß es nicht. Das ist einfach, vielleicht weil der Unterarm auch so eine empfindliche Stelle ist. Und eine empfindliche Stelle auch. Ja, sehr. Ja, also die Haut an den Unterarm ist natürlich sehr dünn. Ja, ja. Die Pulsadern spielen natürlich eine Rolle. Ist das auch so ein Spiel mit dem Feuer? Ein Spiel mit dem Feuer, dass man vielleicht sogar hauchdünn in Kauf nimmt, vielleicht die Adern zu verletzen? Schon, ja. Mhm. Ja, doch schon. Kannst du uns mal, die wir das nicht nachvollziehen können, uns mal versuchen doch zu erklären, was da in dir vorgeht? Du nimmst eine Rasierklinge, da würde jeder von uns erstmal denken, da gehen wir jetzt gar nicht in die Haut. Aber du gehst an die Haut, ritzt dich sogar rein, wo jeder von uns Angst vor hat. Ja, was passiert emotional währenddessen, was empfindest du? Es ist im Nachhinein immer sehr schwer zu beschreiben, aber ich stelle fest, also die speziellen Situationen sind eigentlich Stresssituationen. Also wenn ich sehr stark, jeder von uns kennt diese innere Anspannung, einfach wenn man unter Strom steht, wenn man wichtige Termine hat. Und diese Anspannung haben Borderliner sowieso eigentlich kontinuierlich. Das heißt, nachdem man geritzt hat, ist die Anspannung etwas weg? Genau, das ist wie so ein sinnbildlich, sag ich mal, eine Entladung. Der Stress der entlädt sich durch diese Schnittwunden. Aber du merkst doch währenddessen auch den Schmerz. Wenig. Wenig. Also es ist ein sehr vermindertes Schmerzempfinden in dem Moment. Das ist natürlich danach, es kommt danach, wenn man runtergekommen ist. Was ist das für ein Gefühl, dann so ein paar Minuten danach, wenn du es gemacht hast? Also man fühlt sich sehr erleichtert natürlich. Diese Anspannung ist wieder, auf normal Null. Mhm. Okay, man fühlt sich erleichtert. Fühlt man sich dann auch gleichzeitig auch schlecht, wenn man weiß, ich habe es jetzt wieder gemacht? Ja, sehr. Es kommt ja auch immer drauf an. Es gab Abstände, also das längste jetzt seit diesen eineinhalb Jahren, wo es so extrem ist, war, ich glaube, 4 Wochen. Mhm. Und gerade dann fühlt man sich umso schlechter, weil man möchte es ja lange aushalten, man möchte es schaffen und wenn es dann wieder passiert ist, ist man sich auch irgendwie böse. So, warum hast du es diesmal nicht geschafft? Wie würdest du dein jetziges Grundlebensgefühl beschreiben? Also, ja, das ist schwierig zu sagen. Also, allgemein Borderliner haben sehr oft diese Leere in sich. Mhm. Ich fühle mich eigentlich, ich kann eigentlich gar nicht genau sagen, wie ich mich fühle. Also schon eher tendierend schlecht. Mhm. Aber es ist so ein gewisses Gleichgültigkeitsgefühl. Was ist in deinem Leben schön? Das ist eine sehr gute Frage. Meine Wohnung ist schön, ich fühle mich hier wohl. Hast du einen Freund? Natürlich auch Freunde. Hast du auch einen Freund? Nee. Nee. Das ist auch ein sehr großes Thema eigentlich, eben aufgrund dieser emotionalen Probleme, die man hat. Mhm. Ist das schwierig? Also ständig schwankende Gefühle, mhm. dieses mhm. typische Schwarz-Weiß-Denken. Man wertet sehr schnell, man wertet auch sehr schnell ab. Mhm. Auf was freust du dich in deinem Leben? Kann ich nicht sagen. Mhm. Du hast schon mit vielen Therapeuten jetzt Kontakt gehabt. Mhm. Hat man dir die Hoffnung vermittelt, dass man diese Erkrankung in den Griff bekommt oder vielleicht sogar heilt? Also mein Therapeut ist vor ein paar Wochen in den Ruhestand gegangen, leider. Mhm. Das Abschlussgespräch, er sagt, die nächsten 5 Jahre schätzt er, dass sich nicht viel bessern wird, auch in Bezug auf Arbeitswelt. Ich habe nicht verstanden, die nächsten 5 Jahre passiert... Er glaubt nicht, dass die nächsten 5 Jahre, er glaubt, die nächsten 5 Jahre werden noch eine sehr schwere Zeit. Ach so, okay. Mhm. Es ist nicht heilbar, aber mhm. es ist natürlich in den Griff zu bekommen, mhm. Ist aber natürlich von Fall zu Fall unterschiedlich. Natürlich große Zukunftsängste. Ich verstehe. Mensch, Nathalie, du wirkst so vital und du sprichst toll und eigentlich wirkst du wie eine junge Frau, die im Leben steht. Ja, das ist auch ein sehr großes Danke erstmal, aber das ist auch so dieses typische Fassade aufbauen. Genau, ja. Deswegen wünsche ich dir so von ganzem Herzen, dass du wieder an einen guten Therapeuten gerätst und dass du diese üble Erkrankung zumindest handeln kannst, dass du sie in den Griff bekommst, um dann in dein Leben wieder zu gehen. Du bist ja quasi aus dem Leben ausgeschlossen im Moment, dass du einen Job machen kannst, dass du eine Ausbildung machen kannst, was auch immer, dass du vielleicht auch irgendwann eine Liebe findest, dass das alles gut funktioniert. Magst du noch ein paar Worte mit meiner Psychologin sprechen? Ja, sehr gerne. Ja? Ich habe eine sehr nette Psychologin heute Nacht, die heißt Sabine. Okay. Und die ruft dich gleich an. Und ich freue mich sehr, dass du angerufen hast und hast uns mal so einen Blick in diese Erkrankung. Das war auch Sinn der Sache, dass auch viele eben, Borderline ist in letzter Zeit immer mehr eigentlich so, auch in den Medien, TV, wie auch immer. Es ist sehr wichtig. Es gibt halt auch sehr viele Krankheiten, die man nicht sieht. Genau. Gut, bis auf die Arme. Insofern hast du das ein bisschen... Einblick gegeben. Vor allen Dingen, dieses Wort geistert auch immer so durch die Welt und kein Mensch weiß, damit richtig was anzufangen. Genau, du hast uns jetzt ganz gut informiert. Dafür danke ich dir sehr. Ja, ich danke sehr, dass ich mit dir sprechen durfte. Sehr gerne, Teddy. Großer Fan, jede Nacht dabei. Dankeschön, das freut mich sehr. Jetzt legst du auf und die Sabine ruft dich gleich zurück. Okay, super, danke dir. Alles Gute, tschüss. Ciao. Und um 1.42 Uhr geht's gleich weiter mit der Eva. Die ist 19. Guten Morgen, Eva. Okay, da war ich jetzt schuld. Ich habe mich nicht richtig gedrückt. Eva, guten Morgen. Guten Morgen. Hallo, ich hab den falschen Knopf hier gedrückt. Entschuldige. Macht mir nichts. Liebe Eva, weswegen hast du angerufen? Ja, ich würde auch gerne mal ein bisschen auf was aufmerksam machen. Und zwar gibt es Menschen, die sich selber nicht als Menschen empfinden. Die Sache ist ziemlich kompliziert. Die sehen sich also seelisch nicht als Menschen, sondern beispielsweise als Wölfe, Drachen, Falken, Adlerkin. Ich weiß. Kennt ihr? Ja. Kennst du? Ja, ich habe mindestens einen Anrufer schon mal zu dieser Thematik. Oh, das ist aber schön. Und jetzt rufst du an und sagst, ich, Eva, 19 Jahre alt, fühle mich... Ich bin ein Drache. Genau, ich bin auch kein Mensch, ich bin ein Drache. Genau, und möchte darauf aufmerksam machen, einfach, dass es sowas gibt. Jetzt erklär... Weil viele sich irgendwie ein bisschen verstecken, wahrscheinlich weil sie nicht wissen, dass es auch noch andere gibt und so weiter. Jetzt erklär uns doch mal, ist das einfach so eine Schrulle oder was bedeutet das, du fühlst dich als Drache? Am besten kann man das wahrscheinlich damit beschreiben, wenn man normalen Menschen erklärt, dass es wie eine Sexualität ist. Du entdeckst irgendwann nach der Pubertät oder vielleicht auch noch viel später, nach schleichendem Prozess plötzlich, oh, ich bin schwul. Hm. Das hast du dir nicht ausgesucht? Das ist so und das kannst du auch nicht einfach so unterdrücken oder verändern, weil du bist es einfach. Mhm. So ist das auch bei uns. Wir suchen uns nicht aus, beispielsweise ein Vogel zu sein oder sonst irgendwas. Wir fühlen uns dann aber so. Also es ist eine ernste Sache, es ist nicht einfach so eine Spinnerei, so ein Spaß. Genau, es ist das ernst. Macht wirklich die Persönlichkeit aus. Das ist deine Persönlichkeit. So, jetzt erkläre du mir bitte, zunächst muss ich fragen, seit wann ungefähr weißt du das? sicher, dass ich kein Mensch bin, also ganz sicher weiß ich das mit seit etwa 12, 13. Gut, so, jetzt erkläre mir oder erkläre uns bitte, was macht deine Drachenidentität aus? Was ist das? Das war ich so hart. Ja, also erstmal, meinst du, wie ich das von anderen Leuten, also normalen, in Anführungsstrichen, Leuten unterscheidet? Nein, ich versuche mich nur hinein zu versetzen in dich. Wie, was muss in einem Menschen vorgehen, dass man von sich aus davon überzeugt ist, ich bin ein Drache? Was ist das? Also erstmal muss das anfangen. Du bist anders wie andere. Beispielsweise bei mir hat schon in der Kindheit angefangen, du bist anders wie andere Kinder. Du verhältst dich anders. Du beispielsweise knurrst oder faust, anstatt andere Leute zu beleidigen, wenn sie dir blöd kommen, wenn dir was nicht gefällt. Du könntest mal sagen, du hast viele Drachen-Kinderbücher gelesen und machst das einfach nach. Ja, nee, zu dem Zeitpunkt wusste ich ja noch nicht mal, was Drachen sind und dachte eher, ich sei ein Tiger. Mhm. Das hat sich ganz langsam entwickelt. Mhm. Es fängt an, tatsächlich auch mit so klischeehaften kleinen Affinitäten, wie dass man voll auf Edelsteine steht. Ich weiß nicht, ob das bei vielen so ist oder ob das nur bei mir so ist, aber ich stand schon als Kind voll auf Edelsteine und hab die regelrecht angehäuft. Bis das, heute. Das Problem bei dieser Drachenidentität ist ja noch komplexer oder komplizierter. Weil ja, es ist ja ein Fabelwesen. Wenn du jetzt sagen würdest, ich fühle mich wie eine Katze, kann ich das vielleicht eher noch nachvollziehen, aber ein Drachen ist ja nun ein Hirngespinst. Ja, das ist halt so eine Sache. Das müsste man dann theoretisch anfangen, mit Seelen zu begründen, die wandern. Und das geht so tief. Man könnte es eigentlich am ehesten damit vergleichen, dass man selber sich nicht wie ein Mensch fühlt, sondern halt diverse Affinitäten zu irgendwas hat, diverse Verhaltensweisen, diverse Denkmuster und darauf beispielsweise, also jetzt ganz einfach erklärt und wahrscheinlich auch falsch, der Drache am besten passt. Ja, oder ist es nicht, kann man es nicht irgendwie anders ausdrücken, dass man einfach gerne so in der Fantasie dieses Fabelwesen Drache sein möchte? Und nein, das ist was ganz anderes. Das ist anders, okay. Wenn ich das gerne will, es gibt Leute, die wären das gerne und die tun dann auch so. Aber wie das unterscheidet sich aber von einem echten Drachen. Du kannst dein drachenartig sein nicht unterdrücken und du hast in der Öffentlichkeit voll Probleme damit. Aber du weißt doch gar nicht, was ein echtes Drachendasein bedeutet, weil es keinen echten Drachen gibt. Ja, wie gesagt, das ist jetzt total kompliziert. Wie gesagt, da müsste ich jetzt weitergehen, na, sag ruhig mal, dass eine Seele ein Drache ist. Ja, aber dann würdest du voraussetzen, dass es schon mal einen Drachen gegeben hat, aber es gab ja nie einen Drachen. Ja, und jetzt müsste man theoretisch argumentieren, dass es vielleicht auch andere Dimensionen und Zwischenwelten gibt und das geht zu weit. Ach so. Da muss wirklich, also so da muss ich das für sich selber glauben. Aha. So, wie fühlt sich denn ein Drache, also du Drache, morgens, wenn er aufsteht? Ganz normal. Was ist denn ein Drache gerne? Ganz normale Dinge. Ich bin jetzt nicht wirklich anders als andere Menschen. Ich bin einfach nur von meinem inneren Verständnis einfach anders. Aber es gibt ja nicht nur Drachen. Es gibt ja zum Beispiel auch, was weiß ich, Falken. Okay, verstehe. Aber wir reden ja jetzt über dich. Du bist der Drache. Was ist denn das Spezifische jetzt an deinem Drachendasein, wenn du sagst, es ist eigentlich alles ganz normal? Aber was ist dann Drache an dir? Ja, das ist... Falls ihr gerade zufällig einschaltet, es ist ein bisschen absurd, was wir hier reden, aber wir müssen darüber sprechen, weil Eva das angeboten hat. Ja, klar. Es stellt auch voll die richtigen, richtig schweren Fragen. Ja. Ja, an mir ist Drache. Wenn ich, wie gesagt, ich verhalte mich anders als Menschen, wenn du mich wirklich kennst unverstellt, ich verhalte mich anders, ich denke beispielsweise vollkommen anders. Ja, wie anders, dass man daraus interpretieren kann, dass es ein Drachendenken? Beispielsweise ich kann das einfach absolut nicht, während andere Menschen um mich herum sagen, mach doch einfach, macht ja nichts. Ich kann mich partout nicht unterordnen unter jemanden, der das in meinen Augen nicht verdient. Na gut, das ist ja nun nichts Besonderes. Das geht mir gegen alles. Okay. Aber geht mir richtig gegen alles. Das tut mir fast schon körperlich weh. Gut, Eva, aber das ist nun wirklich nichts Besonderes. Das haben viele Leute. Da musst du kein Drache sein. Ja, das ist jetzt zu erklären. Abgesehen von diesem Knurren und Fauchen, mal abgesehen von deinen eigenen Gefühlen und vielleicht sogar von irgendwelchen Gedanken und Weltanschauungen komplett, merkst du es wahrscheinlich am ehesten dann, wenn du mit anderen Leuten, die genauso denken, zusammen bist. Weil dann fühlst du dich wirklich zu Hause. Ja gut, dann kann man natürlich sagen, da steigern sich zwei Leute in irgendeine Fantasie rein. Deswegen ist ja gut, dass wir beide miteinander reden, weil ich dir ganz normale Fragen eines ganzen normalen Menschen stelle. nehme das auch überhaupt nicht übel. Nee, das, du musst es mir da auch. Ich bin immer noch auf der Fährte. Also bisher habe ich das noch null verstanden. Ich habe bisher null verstanden, inwiefern du dich als Drachen fühlst. Null. Das Fauchen ist jetzt ein bisschen albern. Das Unterordnen, ja, dass du dich nicht unterordnen kannst, haben viele Leute, die eine starke Persönlichkeit haben. Das ist noch nichts Drachenmäßiges. Das ist Quatsch. Ich weiß es. Also diese Sache, dass ich halt auf jeden Fall keine menschliche Seele habe, das fühlt sich wirklich so an, wie wenn du einen Transgender hast, der sich wirklich im falschen Körper fühlt. So fühlt es sich auf jeden Fall erstmal an. Du fühlst dich wirklich im falschen Körper und teilweise regelrecht gefangen. Aber dann müsstest du, lehnst du denn deinen menschlichen, weiblichen Körper auch ab? Ekelst du dich ja, davor? Ja, nicht so in dem Sinne, dass ich das eklig fände, aber schon in dem Sinne, dass ich das halt viel lieber was anderes hätte. Nämlich ein Drache. Beispielsweise. Was allerdings immer, zu dem Zeitpunkt, wo was, ich das... Was immer auch ein Drache sein mag. Wir rätseln ja noch rum. Es gibt ja nun... Das ja, ja, das ist schon die mythologische Kreatur an sich. Aber es gibt halt ganz viele verschiedene. Okay, jetzt nehmen wir das mal einfach so hin. Wir kommen da nicht weiter. Also ich nehme es einfach mal so zur Kenntnis, dass du dich als Drache fühlst. Was bedeutet, du bist eine junge Frau von 19 Jahren, was bedeutet das so für dein normales Alltagsleben? Na, normalerweise ist es halt einfach ganz normal. Die Sache ist halt nur die, dass du halt die Aspekte von dir, die halt eben diesen Drachen verkörpern oder irgendein anderes Tier, tatsächlich unterdrücken musst in der Realität, also in der Öffentlichkeit. Ich frag nochmal, was für ein Aspekt, nenn mir einen Aspekt. Ja, beispielsweise dieses Knurren, wenn dich irgendwas nervt oder sonstiges. Dieses... Du knurrst da. Ich kann das so schlecht erklären. Knurre doch mal für mich, wie ein Drache, wie du meinst, wie ein Drache knurren würde. Naja, wenn ich knurre, hört sich das an, wie als wenn ein Mensch knurrt, ganz normal. Ich weiß gar nicht, wie das klingt, wenn ein Mensch knurrt. Ein Hund kann ich mir vorstellen, wie der knurrt. Oh, das hört sich jetzt aber schon... Warst du das gerade? Ja. Oder hast du das eingespielt? Nein, das war ich. Das hört sich ja schon ein bisschen erschreckend an. Glückwunsch. Ich verstehe das schon, dass du das nicht verstehen kannst. Das verstehe ich vollkommen. Die Sache ist halt einfach nur die, dass es auch sehr schwer ist zu erklären. Also was man wirklich erklären könnte, wäre, wenn man halt in diesen Glauben halt einsteigt. Aber das ist interessant. Dass deine Seele eine andere Gestalt annehmen kann als das, was du im Moment bist. Okay. Dass deine Seele halt quasi eine andere Form annehmen kann, wie es ihr gerade gefällt. Wenn man jetzt von der unsterblichen Seele ausgeht. Und man dann sagt, meine Seele ist ein Drache, weil sie es ist. Ja. Okay. Ich akzeptiere etwas, was du gerade gesagt hast. Hm. Wenn man in diesen Glauben einsteigt, es ist für dich ein Glaube. Und das genau, nur die Sache ist die, dass ich in diesen Glauben eingestiegen bin, erst nachdem ich rausgefunden habe, was ich bin, beziehungsweise, dass ich kein Mensch bin. Was machst du, wenn du dich in einen tollen jungen Mann verliebst und der das alles ziemlich bekloppt findet? Das kann ich dir nicht sagen, weil ich habe mich an einen tollen jungen Mann verliebt, der nämlich genau dasselbe denkt. Also perfekt. Und das, ohne, dass ich ihm das gesagt habe. Na perfekt, das ist natürlich ein Traum. Das ist ein Traum. Er ist aber kein Drache. Sondern? Das ist auch kompliziert. Man könnte es am ehesten als einen Dämon beschreiben. Ah, okay, das ist ein ganz... Wie gesagt, es gibt alles. Und da sieht man auch wirklich, wenn man sowas kennenlernt, ich habe ihn nicht gefragt, er wusste das nicht. Ja. Also keiner von uns beiden wusste das. Man hat es einfach gesehen. Ja. Ich habe es gesehen. Wahrgenommen. Ich habe so eine Art Schemen gesehen, genau, wahrgenommen. Ja. So kann man das vielleicht am ehesten beschreiben, dass man das quasi spürt. Eva, also als ich ihn gefragt habe, hat er gesagt, ja. Ich finde es absolut interessant, mit dir zu reden. Wir werden da jetzt nicht groß weiterkommen, aber es war auch ein Einblick in eine fremde Welt, sagen wir es mal so. Und das finde ich immer gut und ich freue mich sehr, dass du dich bei uns gemeldet hast. Ja, danke für deine konstruktiven Fragen, ist immer gut. Muss ich jetzt nachdenken, noch eine, Antworten finden. Noch eine Frage zum Schluss. Was planst du beruflich mal zu machen oder was machst du beruflich? Im Moment bin ich bei einer Goldschmiede, aber will halt wahrscheinlich später noch mal irgendwas anderes machen. Irgendwas mit Tieren. Ich mag Tiere meistens mehr als Menschen. Okay, das liegt dann ja auch nahe als Drache. Ja, so ziemlich. Eva, schön, dass du angerufen hast. Das war sehr nett mit dir. Alles Gute wünsche ich dir. Jo, danke schön, dir auch. Dankeschön, tschüss. Ciao. Tschüss. Eva, der Drache. Michael, 41. Guten Morgen, Michael. Hallo, guten Morgen, Domian. Ja, hallo Michael. Schön, dass du da bist. Und was geht's bei dir? Ja, und zwar habe ich seit ungefähr 4 Monaten eine Freundin. Ja, Gratulation. Wir haben uns übers Internet kennengelernt. Sehr gut. Und Ja, uns verbindet eigentlich eine ziemlich strange Sexualität. Sie fordert von mir quasi so eine Art rohen, brutalen Vergewaltigungssex an. Da hatte ich auch am Anfang keine Probleme mit gehabt. Mhm. Nur jetzt mit der Zeit kommen da immer mehr Gefühle ins Spiel und diese ganze Situation macht mich total unsicher. Mhm. Beschreib mir doch mal genau, was sie von dir fordert, was sie will. Ja, schlagen, würgen, halt brutalen Sex, ja, dass ich sie teilweise grün und blau schlage, mhm, und auf Blümchensex kommt die gar nicht klar, mhm, und je härter und je brutaler ich werde, mhm, je mehr habe ich das Gefühl, liebt sie mich. Ja. Und das begehrt ist für sie mich halt eine ganz, ganz ungewöhnliche Situation. Ich habe das am Anfang mitgemacht. Hast du früher schon mal dergleichen Erfahrungen gemacht? Ja, nicht in der Intensität, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Wenn du das machst, fließt da auch schon mal Blut, dass du sie sogar verletzt? Nein, so schlimm ist es nicht, aber. Aber grün und blau ist sie schon mal danach. Es ist schon ziemlich hart, ja. Also, ja. Sie will sich ihren Hintern versohlen lassen, quasi, bis der grün und blau ist. Aber volle Kanne. Mit Stöcken, ja, es geht immer mehr in die Richtung volle Kanne. Hm. Und was empfindest du denn dabei, wenn du das machst? Ja, ich sag mal, am Anfang fand ich es geil, fand es auch sehr exotisch und sehr interessant, aber mittlerweile vermisse ich auch ein bisschen die andere Seite. Und wenn die zärtliche Seite im Spiel kommt, sag ich mal, mhm, ernte ich von ihr weniger Liebeslorbeeren, als wenn ich der dreckige Bastard bin, auf gut Deutsch gesagt. Mhm. Am Anfang war das so ein Geilwerden aufgrund der Neugierde, oder hat dich das wirklich auch erregt, sie ordentlich zu verprügeln? Ja, so eine Mischung aus Neugier und Urtriebe, die Frau in mir weckt, quasi. Also ja, die Frau weckt in mir viele Dinge, die ich bis dato von mir auch gar nicht kannte, oder dass diese Dinge mir auch gefallen würden. So. Ja. Also es ist so eine Mischung. Es gefällt dir schon ein bisschen, aber du müsstest es eigentlich gar nicht haben. Kann ich das so verstehen? Ja, ich müsste es eigentlich nicht haben, genau. Und du hast den Eindruck, dass es immer krasser wird von ihrer Seite aus? Ja, genau, es wird immer. Oder es ist halt, wir haben uns beide gesagt, dass wir ganz schwer ineinander verliebt sind. Ich glaube ihr das auch. Mhm. Ich bin auch in diese Frau schwer verliebt. Mhm. Nur mittlerweile ist das so, dass sie mich so ein bisschen in diese Schiene drückt, mhm, dass also, es so zu laufen hat. Das heißt, deine Herzensverbindung zu dieser Frau will eigentlich gar nicht, dass du sie so schlägst. Ja, natürlich. Wer möchte denn schon eine Frau schlagen, die man im Grunde genommen abgrundtief liebt? Selbst wenn sie es will, will man das selbst nicht. Nein. Nein, sie es, mache ich es. So. Mhm. Michael, das ist das große alte Problem bei allen SM-Praktiken. Deswegen frag dich gerade so intensiv nach, was du dabei empfindest. Du empfindest irgendwie so ein bisschen was, aber eher empfindest du nicht so viel Gutes dabei. Und du bist befremdet und du liebst die Frau. Mich macht es in meiner Sexualität unsicher, weil ich sag mal, mehr zu bieten habe als dieses. Ich finde, als Linie in der Sexualität muss man immer haben, man kann sich ausprobieren, ja. Man kann sicher auch ein bisschen sich überschreiten, wie man selbst gepolt ist. Aber man sollte nie etwas machen, was einem überhaupt nicht gemäß ist. Da zerstört man zu viel und schadet sich und letztendlich auch der anderen Person. Und das musst du für dich rauskriegen, was dein Ding ist und wie weit du gehen kannst. Und geh nicht weiter. Das ist ja meine Angst, dass ich Dinge tue, die letztendlich mir schaden. Ja, dann mach es nicht. Ich höre daraus, wie du es jetzt erzählst, dass du schon eigentlich die Grenze überschritten hast, dass du es eigentlich gar nicht willst. Und dann darf man das auch nicht zu der anderen Person zuliebe machen. Das zerstört ja deine Liebe zu dieser Frau. Ja, eben. Das ist ja das Problem. Ja, das ist das Problem und die Gefahr. je weiter es geht, je unsicherer werde ich ja natürlich. Genau, absolut. Also, ich finde, dass du eigentlich jetzt schon die Notbremse ziehen solltest. Biete dir aber jetzt auf jeden Fall auch nochmal an, Michael, dass wir dich zurückrufen, weil die Sendung gleich vorbei ist, okay? Alles klar. Da bitte ich dich aufzulegen, wir melden uns gleich nochmal. Tschüss. Okay. Tschüss. In der Technik heute nach Dennis Eickmeier. Morgen sind wir nicht da, aber wieder in der Nacht von Donnerstag auf Freitag dann auch wieder mit einer freien Themennacht. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht und sage Tschüss. Bis übermorgen. Ich freue mich auf euch. Bis dahin. Ciao, ciao.